Mit dem Judentum ist etwas völlig Neues, noch nie Dagewesenes, dem Arier ganz und gar Unverständliches in das Leben eingetreten, dem er mit all seiner Geistesschärfe und Denkkraft nie und nimmer beizukommen vermag. Denn wenn er auch im Laufe der Jahrhunderte im Geisteskampfe der Verneinung, der Unterdrückung, der Lüge, der Hinterlist und der Gewalt vielleicht zu trotzen lernte, eines hat er nie erfasst. Einem zu widerstreiten sind ihm keine Organe gegeben, eines zu durchschauen scheint er nimmer erlernen zu können, den Schwindel, den rätselhaften, ungreifbaren, unkontrollierbaren, durch keine Geistesklarheit, keine Kraft des Denkens, keine Hartnäckigkeit, keine Konsequenz, keine starre Unbeugsamkeit, kein nachgiebiges Sich-Hineinfügen und Finden bezwingbaren jüdischen Schwindel, der jene seltsam unheimliche Überlegenheit darstellt, mittels welcher der Jude einzig und allein seine Weltherrschaft zu türmen sich vermisst. In der Tat aber ist es ein geradezu tragisches Phänomen, dass fassender Geist und erlangte er die Kraft und Lebenswille des Genies ihm nicht gewachsen ist, indes der Schwindler, nicht ahnend und fühlend, wie erbärmlich und armselig sein schmählicher Sieg im Grunde ist, sich bei seinesgleichen noch stolz und triumphierend dieser einzigartigen Überlegenheit zu rühmen imstande ist. Die Komik dieser Überlegenheit, die Leichtigkeit, mit der sie jederzeit gutem Glauben gegenüber erreicht werden kann, der ja vorerst nicht die geringste Ursache hat, sich in ein durch nichts begründetes Misstrauen zu verwandeln, kommt erheiternd in jenem Scherze zum Ausdruck, da der Jude sich triumphierend rühmt, die dummen Goyim gefoppt zu haben, denen er allenthalben einredete, er heiße Josef, indes doch in Wahrheit sein Name Isidor sei. So ungerechtfertigt nun auch das Triumphgefühl ob der Leichtgläubigkeit jener Gutgläubigen sein mag, wo kein Grund vorliegt, die Mitteilung zu bezweifeln, so rätselhaft ist doch heute diese Leichtgläubigkeit geworden, wo die nicht mehr zu bezweifelnde systematische Vernichtungsarbeit des Juden den Deutschen denn doch nachgerade so weit gebracht haben sollte, dieser seiner Organisation unverständlich, geradezu inkommensurable Phänomen des Schwindels allmählich kennenzulernen. Und wenn der Deutsche noch nicht, doch in allerletzter Stunde, aus allzu später Einsicht die ihm völlig wesensfremde Struktur des Judengeistes und dessen wesentliche und im Grunde einzige spezifische Lebensäußerung zu begreifen lernt, dann wird eben unweigerlich des Juden allzu gute Einsicht in die sehr wohl begriffene deutsche Struktur zum endgültigen Siege des beweglichen Weltvergewaltigers führen. So ist es aber Schwindel und immer nur wieder Schwindel, womit der Jude am sichersten und unfehlbarsten gegen die scheinbar uneinnehmbaren Festen deutscher Geisteskraft, Gründlichkeit, Wahrheitsliebe und Unbeirrbarkeit anrennt. Und der Bewegliche, der bei dieser seiner anrollenden Tätigkeit sich selber ununterbrochen um die eigene Achse dreht und gleichzeitig den anderen zu drehen und zu verdrehen beflissen ist, erreicht mit diesem seinen jüdischen Dreh das scheinbar Unerreichbare, das des deutschen Kraft erlahmt, seine Klarheit sich trübt, seine Folgerichtigkeit ins Schwanken gerät und seine so zuversichtliche Unbeirrbarkeit einer zaghaften Verwirrung und Hilflosigkeit Platz macht. Diesen Prozess aber können wir vielleicht nirgends so gut beobachten wie dort, wo das Judentum in völlig bewusster Handhabung dieser seiner bislang ungreifbaren und unbegriffenen Waffe auf der Höhe seiner Macht mit wissenschaftlicher Präzision ein Geistesprodukt auf den Markt wirft, das in unbeirrbarer Vorausberechnung all der mit mathematischer Sicherheit ausgetüfteten Wirkungen und Einflüsse auf den deutschen Geist von einer mit wissenschaftlicher Zielstrebigkeit konkurrierenden Freimaurerzentrale aus in die Welt geschleudert wird, wie ein Geschoss, dessen Bahn, Ziel und Durchschlagskraft der Artillerist mit kühler Voraussicht und Sicherheit zu errechnen weiß. Dies aber ist ganz und gar der Fall bei Spenglers Buch »Der Untergang des Abendlandes«, bei dem man nicht weiß, was man mehr bewundern soll. Die meisterhafte Gerissenheit, mit der er es auf den Markt geworfen, in allen Buchhandlungen gestaffelt, in alle Auslagen gestellt, in allen Zeitungen besprochen und allen Stammtischen beschwätzt, in allen Salons beplappert und in allen Korporationen bebrüllt werden musste, oder aber den klar vorausbestimmenden und mit mathematischer Pünktlichkeit eingetroffenen Erfolg der Lähmung, Verwirrung und geradezu Fassungslosigkeit des dank solcher Prozedur nicht mehr fassenden Geistes. Dieses Buch aber mit seinem Labyrinth voneinander durchkreuzenden, berührenden, im Zickzack laufenden, sich verwirrenden und wieder in Sackgassen endenden Gedankengängen ist geradezu als das Musterbeispiel der freimaurerisch-zionistischen, mit wissenschaftlicher, psychagogischer Zielstrebigkeit ausgeklügelten, strukturlosen Konstruktion zu bezeichnen, eine Konstruktion, bei welcher gar sorgsam darauf geachtet wird, dass etwa vorhandene primäre Kraft sekundär, sekundäre, aber immer noch feste Struktur invers und invertierter Geist zu guter Letzt um sein ohnehin recht labiles Gleichgewicht gebracht wird und zu formlosen Chaos durcheinandergewirbelt werde. Mit infernalischer Bewusstheit wird hier auf die deutsche Gründlichkeit, die Freude am Grübeln, am sich vertiefen und verlieren an ein großes Gedankengebäude spekuliert. Jede Geistesrichtung, die symbolische, die mathematisch exakte, die mystisch-orphische, sie alle finden eine zwar unverdauliche, aber dafür den geistigen Verdauungsapparat umso mehr in Anspruch nehmende und belastende Nahrung.